Der Lauf des Lebens. Eine Hummel flog zur Kirschblüte, trank den Nektar, war satt und zufrieden und flog davon. Doch dann hatte sie Gewissensbisse. Sie kam sich vor wie jemand, der sich an einen reich gedeckten Tisch gesetzt hat, ohne dem Gastgeber wenigstens eine Kleinigkeit zu schenken, die auch sein Herz erfreut. Sie dachte sich, was mache ich nur? Doch sie konnte sich nicht entscheiden. Und so vergingen Wochen und Monate. Dann aber ließ es ihr keine Ruhe mehr. Sie sagte sich, ich muss zurück zur Kirschblüte und ihr von Herzen danken. Sie machte sich auf den Flug, fand den Baum, den Ast, den Zweig, die genaue Stelle, wo die Kirschblüte war, aber sie war nicht mehr da. Sie fand nur eine dunkelrote, reife Frucht. Da wurde die Hummel sehr traurig. Sie sagte sich, nie mehr werde ich der Kirschblüte danken können. Für immer ist die gute Gelegenheit verpasst. Aber es soll mir eine Lehre sein. Noch während sie darüber nachdachte, stieg ein süßer Duft in ihre Nase. Ein rosa Blütenkelch winkte. Und mit Lust stürzte sie sich in ein neues Abenteuer.